Когда ты прибыл? Wann bist du angekommen? Вчера утром. Gestern früh. Поездом? Mit der Bahn? Нет, самолетом. Nein, mit dem Flugzeug. Жаль, что так получилось. Schade, dass es so gekommen ist. Я бы с удовольствием встретил тебя. Ich hätte dich gern abgeholt.